Du stehst da mit deinen Freundinnen mitten im Club. Du bewegst dich gern, doch nicht wie die anderen es tun. Baby, dein Kleid ist sehr offen, ich sehe, du hast ein Tattoo. Alles ist aus, ich bin besoffen, alles was ich sehe, bist du. Eis von Dior, mein Nacken, es schimmert im Licht. Und Präsident Armband, tut mir leid, ich knalle die Fakten auf dich. Du schielst auf den Boden, den Kopf hebst du absichtlich nicht. Du willst ihn verheben, doch zu großes Ego, genauso wie ich. Und doch trifft dein Blick ab und zu mein Blick. Bitte Baby, brech mir nicht das Herz. Ich will Sex mit dir, willst du Sex mit mir. Haben. Das Ganze hier wird mir zu bunt. Mit Jim Beam in meiner Hand mache den Moonwalk, frag mich nicht warum. Ich bin reich, weil ich trag ne Sonnenbrille im Club. Besitzer ist cool damit, weil er weiß, es gehört zu meinem Beruf. Ich will, dass du mit mir nach Hause kommst, denn ich bin reich. Schon noch drei Flaschen, denn ich will mir sicher sein, dass du es weißt. Du stehst zwar auf Geld, aber Geld allein reicht nicht, versteh ich. Ich werd's zwar bereuen, doch pack meine Moves aus, so Baby, jetzt dreh dich. Und dann trifft dein Blick ab und zu mein Blick. Bitte Baby, brech mir nicht das Herz. Ich will Sex mit dir, willst du Sex mit mir? Sex mit dir, willst du Sex mit mir?